WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages. Aber wir beginnen wie immer montags mit einer offenen und freien Themenrunde. Und das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Mit wem fangen wir an? Mit Julia. Und Julia ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Julia, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Über was reden wir beide? Ja, also mich treibt im Moment ziemlich um, dass meine Mutter dement wird, das aber selber nicht merkt, beziehungsweise man weiß nicht, sogar das einfach auch negiert. Ja, meine Mutter hatte immer schon ein Problem mit älter werden, aber man durfte ihr zum Beispiel auch nie zum Geburtstag gratulieren. Oder die schminkt sich auch unheimlich und hat immer schwarz gefärbte Haare und so. Wie alt ist sie? Das also schätzungsweise 79, da ich ihr nie gratulieren durfte. Du weißt nicht mal das genaue Alter deiner Mutter? Nein, nicht so richtig. Nie einen Personalausweis gesehen, irgendeine Familienurkunde? Ja, sie behauptet halt, das ist nicht ihr wirklicher Geburtstag. Also völlig, also das aus dem Ganzen spricht eigentlich schon, meine Mutter ist halt auch sehr, sehr exzentrisch immer gewesen. Exzentrisch und sehr eitel. Ja, auch. Genau, ja. Richtig. Ja. So, und sie wird jetzt also dement, aber sie gibt das nicht zu. Ne? Also sie sagte heute noch so zu mir, ich bin doch nicht schwachsinnig. Ne? Wie merkst du das? Was sind die Anzeichen? Also sie vergisst alles. Sie vergisst, was sie gerade gemacht hat. Sie vergisst, dass ich sie angerufen habe und ist da sauer, dass ich mich nicht kümmere und so weiter. Ne? Und dann war sie kürzlich im Krankenhaus, dann findet sie ihr Zimmer nicht mehr. Also das geht weit über eine normale Altersvergesslichkeit hinaus. Ja. Ja, also es geht jetzt auch echt holter die Polter und ist ziemlich heftig. Hat denn irgendein Arzt auch mal die Diagnose formuliert, Demenz? Also ich habe mit der Ärztin gesprochen, ohne dass, also so, ja, jetzt nicht offiziell sozusagen, ne? Also meine Mutter wusste nichts davon und die sagte, ja, ich habe das auch bemerkt und die weiß auch meinen Namen dann am nächsten Tag nicht mehr und so. Aber meine Mutter ist ja immer noch mündig und die hat dann bestimmte Untersuchungen einfach auch abgelehnt. Das heißt, du glaubst, dass sie das schon irgendwie merkt, aber sie verdrängt das und schiebt es zur Seite. Ich denke, dass das so ist, ja. Aber sie verdrängt das wirklich sowas von erfolgreich. Und das Problem ist halt, die fährt immer noch Auto. Ach du je. Ja, und die ist also immer schon auch schrill gewesen beim Autofahren. Teilweise fand ich das auch cool, als ich klein war. Ne? Die ist jetzt nicht wie eine typische Frau irgendwie gefahren, wie man sich das jetzt so klischee-mäßig vorstellt, sondern eher rasant. Und also schon bereits vor einem Jahr habe ich meinen Kindern gesagt, ihr fahrt nicht mehr mit der Großmutter. Also man darf sie auch nur Großmutter nennen, keinesfalls Oma, weil Oma klingt für sie alt, während Großmutter irgendwie erhaben klingt. Ja? Ach so. Und, bist du eigentlich das einzige Kind? Nee, ich habe noch zwei Geschwister. Was sagen die? Ja, meine Schwester lebt in Frankreich, die kümmert sich auch, soweit es geht, telefonisch, intensiv sogar. Und mein Bruder, der ist so ein bisschen außen vor. Also hängt es doch bei dir. Du wohnst in unmittelbarer Nähe von ihr. Genau, richtig. Aber sie wohnt alleine in einer Wohnung? Nein, sie wohnt in einem Haus und sie hat einen Lebensgefährten, der auch relativ machtlos ist. Der kommt abends dann nach Hause. Und die ist halt auch so, wenn du ihr den kleinen Finger gibst, dann nimmt sie die ganze Hand. Das heißt, wenn der zu Hause ist, dann sagt die, mach mir eine Wärmflasche. Ach nee, die ist zu warm, die ist zu kalt, die ist zu dick, die ist zu dünn. Also sie macht einen einfach auch wahnsinnig. Also sie beherrscht die Menschen auch. Und der will die Menschen beherrschen. Genau. Der Lebensgefährte, nimmt der das, der ist ja nun noch näher an ihr dran als du, nimmt der das auch wahr, dass da einiges immer weniger wird? Also der hat uns das als erster gesagt, weil du merkst es so gar nicht. Wenn du mit ihr telefonierst, dann redet sie mit dir über Goethe und sonst was und dann merkst du es nicht. Du merkst es nur im Abgleich oft, ne? Dass sie sagt, ich muss Freitag zum TÜV und dann stellt sich aus, stimmt überhaupt gar nicht. Jetzt ist deine berechtigte Sorge wahrscheinlich, wie geht das weiter? Wie kann ich das Ganze verantwortungsvoll führen? Richtig, also ich hab halt auch also zwei Polizisten, die mir bekannt sind, schon um Rat gefragt, weil ich dachte, es muss doch jemanden geben, also abgesehen jetzt von unserem familiären Problem, muss es doch jemanden geben oder irgendeine Instanz geben, die uns jetzt hilft, dass die nicht mehr in der Gegend rumkurft, weil die fährt über rote Ampeln, das weiß ich, die fährt mitten auf der Straße, die fährt über den Bürgersteig. Alles diese Dinge weiß ich, weil meine Kinder halt auch mit ihr gefahren sind. Was haben die Polizisten dir geantwortet? Es muss aktenkundig sein. Es muss erst ein Unfall passiert sein oder irgendwas. Oder es müssen irgendwelche ärztlichen Atteste vorliegen oder dergleichen. Vorher kann die Polizei wahrscheinlich überhaupt nicht eingreifen. Genau, so ist es. Und den Arzt habe ich halt auch drum gebeten. Ich weiß nicht, dadurch, dass meine Mutter so dominant ist, fällt ihm das schwer. Er würde natürlich das Vertrauensverhältnis auch komplett zerstören. Und ja, das ist in der Tat eine. Entschuldige, sag erstmal fertig, was der Arzt gesagt hat. Ja, also der hat gesagt, er macht da irgendwas, aber bisher ist halt nichts passiert. Sie ist heute ganz, ganz weit zum Beispiel gefahren. Die hat gesagt, sie geht sich Batterien fürs Hörgerät kaufen und kam 4 Stunden später wieder und war bei einer Autowerkstatt gewesen. Aber das ist wirklich eine für mich auch interessante Fragestellung. Wie geht man vor, wenn sich eine Demenz ankündigt, wenn man das als Außenstehender schon bemerkt oder sogar Ärzte das schon bemerken und jemand noch Auto fährt? Ja. Was macht man? Genau. Wann darf man einschreiten? Auf welcher Grundlage darf man einschreiten? Das weiß ich nicht. Ja, also im Grunde halte ich es für meine Verantwortung, zu ihr zu gehen und zu sagen, gib mir den, Pflicht. Eigentlich ja. Das ist für sie persönlich wie ein Todesurteil. Wenn ich der sagen würde, du bist am Verrücktwerden, das wäre für die so, so furchtbar, und das wissen wir alle. Naja, verrücktwerden wäre auch nicht das richtige Wort, ne? Ich würde es nicht so sagen. Man könnte ja sagen, komm, du bist jetzt bald 80 und bist ja, man vergisst ja schon, wäre es denn möglich, wenn man sie freundlich versucht, dahin zu führen, nach dem Motto, du bist ja bald schon stolze 80, ein bisschen vergesslich bist ja auch schon, reaktionsschnell ist man vielleicht auch nicht mehr so in dem Alter, du auch nicht, könnte man ihr das so näher bringen? Habe ich schon versucht, geht also nicht. Meine Nachbarin, die hat jetzt gerade den Führerschein abgegeben, sie hat, ist das nicht toll, die hat das gemacht und sie so, ja, sie meinte, ich überprüfe mich ja immer und ich fahre wirklich noch 1A. Ist das für dich jetzt eigentlich zunächst mal das Hauptproblem, das Fahren? Das Hauptproblem, ja, natürlich ist das Hauptproblem überhaupt dieser Umstand. Das ist für mich auch sehr aufwühlend und irgendwie schlimm. Aber das mit dem Autofahren ist einfach was sehr Akutes und ich fühle mich da auch vom Staat total im Stich gelassen. Also ich weiß zum Beispiel, in Italien hat man mir erzählt, da muss man ab 60 eben diese Tests machen, die ja bei uns auch immer wieder in der Diskussion sind. Und nur um die Wähler zu bedienen, also weil die meisten Leute eben oder viele alt sind, ist das eine heilige Kuh und man redet nicht darüber. Und das finde ich, man lässt Leute wie uns alleine mit dem Problem. Und das finde ich schlimm. Okay, das sehe ich auch so. Das ist jetzt eine Meinungsäußerung, aber es ist im Moment, wie es ist. Ich möchte gerne mal die Frage an mein Publikum stellen. Es gibt sicher viele Angehörige von Dementkranken, die vielleicht mal in der ähnlichen Situation waren oder sind oder waren. Wie habt ihr das gelöst? Vielleicht könnt ihr uns netterweise mailen und wir reichen es dann an Julia weiter. Denn irgendeinen klugen Weg muss man finden, der verträglich ist für alle Seiten. Man darf ja die Person aber ja auch nicht zu sehr schocken oder zu sehr kränken, aber irgendwie muss man ja was machen. Genau so ist es halt, weil ich will natürlich auch nicht die Vertrauensbasis hier komplett zerstören. Andererseits sind natürlich auch andere Menschen gefährdet und da muss man irgendetwas unternehmen. Genau so ist es. Hinzu kommt natürlich dann irgendwann auch das große Problem für euch, wie werdet ihr in der Familie damit umgehen oder auch ihr Lebensgefährte, wenn es immer schlimmer wird und immer schlimmer. Genau so ist es, ja. Das ist halt wirklich schwierig. Also, Problem erkannt, Lösung noch nicht gefunden. Ja. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir da einige sehr schlaue Tipps von unserem Publikum bekommen. Bitte meldet uns zu dieser Frage, domian@wdr.de. Wir reichen es an Julia weiter oder vielleicht unterhalte ich mich mit dem einen oder anderen darüber auch noch. Dann kann Julia das hören. Ja, vielen, vielen Dank. So machen wir es, Julia. Ja. Ich hoffe, dass eine gute Info rauskommt. Ja, super. Alles Gute. Und natürlich, ne, wie die vielen, vielen anderen, vielen Dank für deinen Job. Das ist so, so fantastisch, wirklich. Ich danke dir vielmals. Ja. Tschüss, Julia. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Marlene. Marlene ist 24. Guten Morgen, Marlene. Hallo, Domian. Hallo, Marlene. Warum lachst du? Ja, ich ich bin irgendwie ganz platt, dass ich jetzt durchgekommen bin. Weil sonst gucke ich nicht immer an YouTube. Dann ist es ganz komisch, dann direkt miteinander zu sprechen, ne? Ja, ich zitter auf ein bisschen. Marlene, 24 Jahre alt und einen so schönen Namen. Ich mag Marlene. Danke, das ist ja nett. Ich finde Marlene einen schönen Namen. Dankeschön. Ja. Bei mir geht es in erster Linie geht's darum, dass ich Angst vor Menschen habe. Du hast Angst vor Menschen? Ich habe Angst vor, also davor, Menschen in großen Massen zu begegnen. Das hat damit angefangen, dass ich in der Schule ziemlich gemobbt und fertig gemacht wurde, weil ich war nämlich damals immer schon groß und ich war auch immer ein bisschen dicker. Mhm. Und ich war auch immer der Einzelgänger, weil ich war nicht wie die anderen. Ich habe mich mit mich selber beschäftigt und ich war halt introvertiert und damals. Hattest du denn in der Schulzeit eine Freundin, eine gute Freundin? Oder? Ich hatte fast nie gar keine Freundin in der Schulzeit. Ich war immer alleine. All die Jahre und ich wurde auch wirklich massivst gehänselt. Mir wurde ins Gesicht gespuckt und in den Hintern getreten und ich habe auch eine Ohrfeige gekriegt. Von Schülern? Von Mitschülern. Von Mitschülerinnen oder Schülern? Meistens waren die weiblich. Also es gab auch mal männlich, aber meistens waren die weiblich. Hast du denn in deiner Not, war das wirklich die ganze Schulzeit, vom ersten Schuljahr an bis zu eigentlich hat es angefangen, als ich in der Pubertät kam, als 13, 14, da hat es angefangen. Es hat angehalten bis in die Berufsschule. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe mittlere Reife. Ja, und wie war es in der Berufsschule inklusive der Berufsschule denn auch schlimm? Ja, weil da habe ich halt auch ein bisschen zugenommen noch gehabt. Ich hatte nur Bekanntschaft, keine Freunde. Ich war immer allein und ich habe auch geheult teilweise und ich kam mir wertlos vor. Wie ist das heute? Was für einen Beruf übst du aus? Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Bürokauffrau und arbeite auch da drin. Und hast du das Gefühl, dass du von deinen Arbeitskollegen akzeptiert wirst, so wie du bist? Also ich glaube, dass wir uns gegenseitig egal sind, weil es sind keine Freunde. Man redet halt geschäftlich miteinander, aber mehr nicht. Und ich lege auch keinen Wert drauf, weil ich möchte auch irgendwie nicht. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Ich bin ja auch dick. Wie dick? Wie viel wiegst du? 120. 120 Kilo. Und bei einer Größe von? 1,78. Also du groß bist ja dann ja nicht so ganz groß. Ja, aber in der Schule, da waren alle größer, also ich war größer als alle anderen. Also naja. Gibt es auch sonst keinen, auch heute noch immer keinen Freundeskreis? Nein, ich kann nicht. Du lebst ganz alleine, du bist ganz vereinsamt. Ich bin allein und ich bin auch fast immer daheim und ich kann nicht rausgehen, weil ich mich für mich selbst schäme und ich kann mit niemandem reden und es artet teilweise so aus, dass ich nicht mal ein- und ausweise und manchmal habe ich das Gefühl, scheiße, ich springe jetzt vor den nächsten Zug oder was passiert, wenn ich mich jetzt vors Auto schmeiße, es merkt doch eh niemand. Was ist mit deinen Eltern? Ja, meine Mutter, die kriegt das doch nicht mit. Aber die muss ich kann mit ihr nicht reden. Mein Vater, die sind getrennt. Mein Vater, der wohnt nicht bei uns. Ich meine, mit wem soll ich denn reden? Wohnst du denn noch bei deiner Mutter? Du bist weg. Na, da fängt die Woche ja gut an hier mit der Technik. Du lieber Himmel. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nur ein einmaliger Einbruch war. Hier blinkt es an allen Ecken. Aber hier kommt jemand. Roswitha 61, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hoffentlich bleibst du uns erhalten. Ja, hoffentlich. Roswitha, was geht's bei dir? Es geht bei mir um die Krankheit COPD. Um was? Ich habe COPD, die Krankheit. Um die Krankheit COPD, ja. Die Lungenkrankheit. Schwere Lungenerkrankung, ja. Ganz genau. Und ich sag mal, ich habe die schon seit fast 10 Jahren. Und die wurde ja immer schlimmer. Und voriges Jahr, so im, ich sag mal, Juni, Juli, fing das so an, dass ich gar nicht mehr nach draußen gehen konnte, durch die Wohnung auch nur noch mit dem Rollator. Und wenn ich zur Toilette gehen musste, muss ich warten, bis ich genug Luft hatte. Dann bin ich dann zur Toilette geflitzt. Also, was heißt geflitzt? So gegangen, wie ich gehen konnte mit dem Rollator. Ja, und so hatte ich die Einschränkungen so. Mhm. Ich konnte nicht mehr rausgehen, nicht mehr einkaufen mit meinem Mann. Also, mein Mann musste alles erledigen. Hatte er Frühschicht, hat er mir schon morgens Kaffee gemacht, mein Essen, bis er dann mittags wieder von der Arbeit kam, dass er mir wieder was Neues zum Essen machen konnte, weil ich nicht aufstehen konnte. Mhm. Bis in die Küche zu gehen, hatte ich dann nicht die Kraft, mir ein Brot zu schmieren und Also das war ganz schlimm. Das klingt dramatisch. Ist das denn jetzt immer noch so? Nein. Nein. Wir hatten erst angefangen, und das war eben dann im Januar. Ich habe gesagt, gleich Pause, ich weiß was, gib mir 2 Zigaretten morgens, 2 mittags, 2 abends. Wie bitte? Stopp. Zigaretten. Im Januar war das, ne? Hast du gesagt? Wo ich angefangen habe aufzuhören. Ja. Und dann hat er das gemacht, dann habe ich mir heimlich geholt. Und dann habe ich wieder weiter geraucht. Langsam. Wo du angefangen hast aufzuhören. Das heißt, du hast bis dahin noch geraucht? Ich hatte bis dahin noch geraucht. Obwohl du die schwere Erkrankung hast? Obwohl ich die schwere Erkrankung hatte. Achso, dann hast du vorgeschlagen, das zu reduzieren. Zu reduzieren. Ah. Ich habe öfter versucht aufzuhören, das hat nie geklappt. Mhm. So, und dann weiß ich auch nicht, dann konnte ich nachher fast gar nichts mehr. Ich lag nur noch hier rum. Wenn dann meine Enkel kamen, dann war ich dann wieder froh, wenn die wieder gingen, ne? Mhm. Weil kraftmäßig habe ich gar nicht geschafft, großartig auch zu sprechen und alles, ne? Mhm. Und dann habe ich dann auch von heute auf morgen, ich habe gesagt, ich sage, weißt du, was da ich brauche? Ich sage, ich versuche es jetzt noch ein letztes Mal. Das war der 20. Februar. Ich sage, und ich höre jetzt ganz auf. Der erste Tag und die erste Woche, die war ja wirklich schlimm ohne Ende. Wir reden von diesem Jahr Februar. Ja. Und was ich jetzt, wir haben ja jetzt erst den Mai. Ja. Was ich jetzt schon wieder alles merken kann. Das ist irre. Also das heißt, so schnell hast du eine Verbesserung gespürt. Ja. Wie viele Jahre hast du geraucht, Roswitha? Also ich sag mal, ich habe mit 18 angefangen, kann man sagen, 40 Jahre. Wie viel hast du geraucht in der Regel pro Tag? Ja, jetzt zum Schluss war das immer, ich sag mal, 35, 40, manchmal auch nur 30. Ich habe mir immer die Big Bucks gekauft, ne? Mhm. Ja, und ich habe auch, danach habe ich immer versucht, dass ich nur diese eine Schachtel rauche. Jetzt erklär mir bitte. Gar nichts mehr. Jetzt erklär mir. Du hast eine ganz schwere Lungenerkrankung. Ja. OPCD heißt das. Genau, COPD. COPD, genau. Ja. Eine ganz schwere Lungenerkrankung. Ja, schwere. Woran man sterben kann. Ja, genau. Warum hast du während dieser Zeit, während du die Erkrankung hattest, noch weiter geraucht? Ich habe es nicht geschafft aufzuhören. Ich habe immer wieder versucht aufzuhören. Und ich sag, das muss... Aber gibt es da nicht so einen Selbsterhaltungstrieb quasi, dass man sagt, mir geht es immer schlechter, ich höre jetzt auf? Ja, man hat das irgendwo, aber irgendwo denkt man immer, ach, das ist das Einzige, was ich jetzt noch habe, so, das Rauchen. Ja. Du kannst nicht mehr so viel, nee, damit beleidet man sich selber, du kannst nicht mehr so viel rauchen, das ist das Einzige, was du noch hast. Mhm. Nee, und dann kommen mal die Enkel vorbei, das war dann immer noch alles schön. Aber jetzt zum Schluss, also seit einem halben Jahr, war mir das schon viel zu viel, wenn die so viel Besuch dann kamen. Ne? Aber das ist ja eine ganz erstaunliche Entwicklung. Du hast nach so vielen Jahrzehnten aufgehört. Ja, quasi von heute auf morgen. Ja, von heute auf morgen. Und hältst es tapfer bis heute durch und merkst eine merkliche Besserung deines Zustands. Also, ich sag mal, eine große Verbesserung. Ich sag jetzt mal, man muss mal überlegen, ich habe ja jeden Tag meine Schritte gezählt, die ich laufe. Mhm. Seit 2 Jahren ungefähr. Ja. Und dann hatte ich dann immer so, kam dann im Monat vielleicht 10.000, 15.000 Schritte zusammen. Also die letzten 2 Jahre jetzt so, ne? Hast du so einen Schrittzähler? Bitte? Hast du so einen Schrittzähler? Nee, ich habe das so selber für mich gezählt. Ach so. Ne, weil ich ja sowieso fast nur in der Wohnung war. Ich sag jetzt nur von den letzten 2 Jahren so. Ja. Und man muss mal überlegen, direkt den ersten Monat, wo ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich nicht die 15.000, habe ich direkt 25.000 Schritte in dem Monat gehabt. Wahnsinn. Und jetzt habe ich schon fast 50.000 Schritte im Monat. Das heißt, du kannst jetzt wieder viel mehr selbst machen? Ich kann machen. Jetzt wieder in den Garten gehen, ich kann wieder ein bisschen kochen, ich mache mein Brot immer selber, koche meinen Kaffee wieder selber. Wir halten nochmal fest, das ging alles vorher nicht. Das ging vorher, also die letzten halbe Jahr ging das nicht mehr. Gratulation. Ja, also ich... Hättest du mal ein bisschen früher damit angefangen? Ja, das sagen meine Söhne, sagen, die sind ja alle Nichtraucher. Mein Mann ist auch Nichtraucher. Mhm. Also ich hätte eigentlich leicht aufhören können zu rauchen, weil wir ja keine Raucher sind. Mhm. Ne? Und die waren dann immer dran, Mama, hör doch auf, Mama, hör doch auf. Und jetzt kriegte der letzte Sohn, nicht der letzte, der zweite ist das eigentlich, der kriegt ja jetzt das erste Baby mit seiner Frau zusammen. Sagt er, ich möchte noch so gern, dass du unser Kind auch noch erlebst. Ne? Mhm. Ich habe jetzt schon 5 Enkel dann. Mhm. Ne? Gibt es denn jetzt, gibt es manchmal so Momente in den letzten Wochen, wo du kurz davor warst, wieder rückfällig zu werden? Nee. Nein. Ja, ich sag mal, es kommt jeden Tag mal, ist so ein Moment da, oh, jetzt könnte ich eine Zigarette rauchen. Mhm. Aber dann sage ich mir, oh, Roswitha, guck mal, was es dir jetzt schon viel besser geht. Ja, das musst du auch wirklich machen. Das mache ich jeden Tag. Und heute war ich mit meinem Mann den ganzen Tag unterwegs und war nur eine Stunde zu Hause. Also super. Erst ab. Super. Ja, jetzt bin ich natürlich toll. Länger zu Hause, weil ja abends ist, ne? Aber ich war bis 7:30 unterwegs mit dem den ganzen Tag. Die Zeit, während du geraucht hast in dieser schweren Erkrankung, hast du das deinem Arzt erzählt? Ja, der Arzt, der wusste das. Was hat der gesagt? Ich hab dem nicht. Ja, der hat gesagt, Frau, es ist am besten, wenn Sie aufhören zu rauchen, ne? Mhm. Ja, aber ich sag, es ist aber so schwer. Mhm. Und dann stellt man sich immer vor, oh, das ist das Einzige, was ich noch habe, ne? Aber so ist das ja gar nicht. Nee, so ist es ja nicht, wie du dein Leben beschreibst. Ist ja noch viel anderes, was dir auch Freude macht, ne? Ja, ich sag, mir macht jetzt so viele Sachen wieder Freude, ne? Dein Garten, deine Enkelkinder. Ja. Dein Mann. Alles ist da. Ja, natürlich. Ja. Alle, kommen alle immer hier hin, ne? Also Roswitha. Aber ich bin richtig glücklich darüber, dass ich es geschafft habe. Und du wolltest uns das Glück mitteilen, das ist ja nett. Ja, ich wollte das mitteilen und auch für die anderen, die vielleicht denken, ach, ich höre nicht auf zu rauchen, ist sowieso nichts mehr. Die sollen es doch noch mal versuchen. Ja. Man kriegt doch noch ein bisschen Lebensqualität zurück. Ja, und mich erstaunt, wie schnell das offensichtlich geht. Ach, mir hat das Sprechen schon angestrengt. Mhm. Ich hätte normalerweise gar nicht mehr so lange reden können. Ja. Da wäre ich schon platt gewesen. Aber du redest ja ziemlich normal. Ja, jetzt kann ich wieder ganz gut. Roswitha, schön, dass du es uns erzählt hast. Und vielleicht ist das ein kleiner Tipp für anders Betroffene. Ich freue mich auch mal durchgekommen zu sein. Ich habe schon mal versucht anzurufen, aber dann habe ich mich doch wieder nicht getraut. Ne? Aber ich denke, das muss ich mal mitteilen, weil es ein schönes Thema war. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und auf dass es dir noch lange gut geht und dass es noch besser wird in der nächsten Zeit. Ja, hoffentlich. Wir drücken die Daumen, Roswitha. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und wir machen weiter. Ist ja Marlene wieder? Hallo? Da bin ich wieder. Ach, da bist du wieder. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin weggebrochen. Da freuen wir uns aber, dass du wieder da bist. Danke. Ich wollte vorhin gerade fragen, Marlene, lebst du bei deinen Eltern noch? Bei deiner Mutter? Bei meiner Mutter. Mhm. Ah, ja, aber dann hast du vorhin gesagt, deine Mutter hat das nicht so mitgekriegt. Die muss ich rede nicht mit ihr darüber. Ich frisse es in mich rein, zum Teil auch durch meine Schuld. Ich kann mit ihr nicht darüber reden. Aber die muss doch in all den Jahren mitbekommen haben, dass du seelisch sehr, sehr leidest. Sie hat es mitgekriegt und nicht nur einmal, aber sie versucht dann auch, mich zu bewegen, dass ich vielleicht mal zum Therapeuten gehe, aber ich kann das nicht machen. Ich traue mich nicht und ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Weißt du, was mich wundert? Auf der einen Seite erzählst du mir diese Ängste, die du hast. Mhm. Aber du schaffst es andererseits, einem Beruf nachzugehen und da dein Mann zu stehen. Das wundert mich. Ja, ich muss auch. Ich muss da irgendwie Geld verdienen. Mhm. Irgendwie muss da was reinkommen. Naja, nur gut, das ist so eine vernünftige... Ich muss meine Mutter ja unterstützen. Das hast du denn auch Angst vor den Menschen, die dir im Beruf begegnen? Ja, oft. Oft, weil die kennen mich auch nicht so... Und vor allem, wenn neue Kollegen kommen, da habe ich eine unglaubliche Angst. Und ich mag mit denen auch gar nicht reden. Hattest du schon mal einen Freund? Ja. Ja. Zwei. Wie hast du die kennengelernt und wo? Also die habe ich übers Internet kennengelernt. Und warst du mit denen richtig zusammen? Ja. Wie lange? Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ein paar Monate. Das kam aber auch dadurch, ich kann Männern einfach nicht vertrauen, weil mein erster Freund, der hat mich ziemlich übel behandelt. Der hat mich richtig verarscht. Wie oft hast du dich mit diesen Männern getroffen, real? Real. Da habe ich mich schon 2-3 Mal hintereinander getroffen und dann waren wir zusammen. Mhm. Also real habe ich mich schon gesehen mit denen. Ja. Hast du auch mit denen geschlafen? Ja, hat mir aber nicht zu. Ich habe Probleme damit. Wer hat dann in diesen beiden Fällen die Sache beendet? Einmal war es er und bei meinem letzten Freund war es dann ich. Mhm. So, weil es hat nicht mehr gepasst und ich habe gar nichts mehr für den empfunden, außer dass er mich genervt hat. Wenn es keine, das hast du vorhin gesagt, es gibt keine Freunde in deinem Leben, gibt es denn wenigstens ein paar Bekannte? Bekannte nur übers Internet. Das heißt, es gibt niemanden, mit dem du mal ausgehen kannst, mal was essen gehen kannst? Nee, ich kann einfach mit niemandem reden. Du bist immer. Und ich kann mit niemand ausgehen. Du bist letztendlich immer entweder auf der Arbeit oder zu Hause. Ja, ich fühle mich hier, wo ich wohne, bekannt ist, fühle ich mich immer wohl. Ich bin ganz erstaunt darüber, dass deine Mutter das alles so laufen lässt. Die müsste doch schon seit Jahren alarmiert sein, dass mit dem Mädchen was nicht stimmt. Ja, das ist sie auch. Ich kann nicht sagen, dass sie sich nicht kümmert und sie redet mich ja halt darauf an und macht sich ja halt dann auch Sorgen, aber sie kann auch nichts machen, wenn ich es abblocke. Mhm. Nun hat deine Mama ja intuitiv etwas sehr Richtiges und Kluges dir vorgeschlagen, nämlich dass du zu einem Therapeuten gehen solltest. Ja, aber ich vertraue denen einfach nicht. Ich kann denen nicht vertrauen. Aber du hast ja zum Beispiel jetzt hier angerufen. Ja, weil hier sieht mich niemand. Da fühle ich mich auch sicher und ich bin zu Hause. Ja. Das ist es. Und da kann ich reden. Wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich sicherer. Wie ist denn das? Aber wenn ich raus muss, ist es einfach, ich habe Angst einfach dann. Wobei, du gehst ja jeden Tag raus zur Arbeit. Ich meine auch eher in die Stadt gehen, wo viele Leute sind. Ich verstehe. Ja, ist mir schon klar. Wie ist das mit dem Übergewicht? Wird das schlimmer oder bleibt es auf einem Level? Das bleibt konstant, schätze ich jetzt mal. Aber ich achte auch auf meine Ernährung mittlerweile. Mhm. Ich bin Vegetarier jetzt. Mhm. Jetzt bist du 24, das ist ja noch sehr jung. Ja. Jetzt alleine so von deiner Perspektive aus gesehen, von deiner Warte, wie soll denn das jetzt weitergehen, die nächsten 10 Jahre, sagen wir mal? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft, ganz ehrlich. Mache ich mir auch. Und ich weiß gar nicht, ich mache mir oft genug Gedanken, wie das weitergehen soll, aber ich weiß nicht, wie, ich komme auf keinen Nenner. Immerhin hast du angerufen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe nicht mehr ausgehalten, ich musste mit irgendjemandem reden. Mhm. Jetzt das bedrückt mich. Mal ganz abgesehen von allen Ängsten, so wenn du so ganz in dich hinein dich fallen lässt und so ein bisschen rumträumst, was wäre schön, was wäre für dich ein schönes Leben? Ein schönes Leben für mich, das wäre, wenn ich frei sein könnte, wenn ich schlank bin und wenn ich vielleicht auch einen festen Partner habe und vor allem, wenn ich dem nachgehen kann, was ich wirklich will. Was willst du wirklich? Ich möchte Gutes auftun. Ich möchte irgendwie die Welt verändern. Ich liebe Tierschutz. Ich bin auch aktiv. Ich möchte gerne eine eigene Auffangstation haben, also aufbauen in verschiedenen armen Ländern. Das ist, was ich wirklich will. Ja, du sagst, du bist aktiv. Wie und wo bist du aktiv? Ich bin zum Beispiel bei Passo e.V. bin ich auch Mitglied, also ehrenamtlich. Ja. Da helfe ich auch mit, wenn zum Beispiel in meiner Nähe ein Tier verschwunden ist. Okay, aber dann gehst du raus und hast auch Kontakt mit Menschen. Nee, das nicht. Ich rufe dann da an. Du rufst an und dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Du rufst dann... Also ich rufe bei Passo an, wenn zum Beispiel bei mir in der Nähe ein Tier weg ist. Und das sehe ich vielleicht, wenn ich zur Arbeit gehe oder nach Hause komme, dann rufe ich an und sage, ich habe die Katze gesehen. Ach so, okay, die haben ja auch eine Nummer. Also das wird ja nicht oft vorkommen. Nee, es kommt auch nicht oft vor. Nee, so oft passiert das ja nicht, dass in der unmittelbaren Umgebung meine Katze weg ist. Ja. Dass man dann irgendjemand anrufen kann. Ab und zu kommt das halt vor. Aber und egal. Auch. Aber egal, das ist ein toller Traum, den du da hast, finde ich. Ja, ich will das unbedingt machen. So, Marlene. Jetzt müssen wir beide mal ein bisschen Nägel mit Köpfen machen. Ja. Nur bedauern die Situation, das hilft nicht. Ja, da hast du recht. Ne, nur sagen, ich habe Angst, hilft auch nicht. Wenn du sagst, ich hab Angst, ich kann nichts machen, dann bist du verloren. Ja. Dann bist du eine junge Frau und bist eigentlich schon tot. Ja, schon völlig recht, ja. So, aber du, das finde ich so toll. Du hast kaum gerade wie aus der Pistole geschossen. Ich hätte gerne einen Partner, ich wäre gerne dünn und ich würde gerne die Sachen machen, die mich interessieren. Irgendwas mit Tieren, ich bin Tierschützerin. Das ist ja eine ganze Handvoll toller Motivationen, um das Leben zu verändern. Dafür lohnt es sich, zu versuchen, über den eigenen Schatten zu springen. Dafür, das ist immer so leicht gesagt. Ja, ich weiß. Dafür lohnt es sich auch, in eine nochmal große Angst zu gehen, um sich Hilfe zu holen. Weil man weiß, wenn ich diese Angst vielleicht überwunden habe, dann mache ich einen Schritt in die richtige Richtung. Ich sag das alles zu dir mit dem Hintergrund, dass ich dich ganz inständig bitten möchte, dass du etwas jetzt in die Wege leitest. Mhm. Sei es entweder eine ambulante Therapie. Ja. Das ist wie ein Arzt, da gehst du hin, da brauchst du dich nicht schämen, da seid ihr unter euch, da bist du mit einem Menschen zusammen. Mhm. Und du kannst das Herz ausschütten und kannst über dich sprechen. Vielleicht wäre sogar ein Klinikaufenthalt nicht schlecht. Was? Könntest du dir das... Ich glaube nicht, dass ich das will. Bitte? Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Okay, man kann ja mit kleinen Schritten anfangen. Wenn dir so eine ambulante Therapie zusagen würde, wenn du sagst, das könnte ich mir, wenn überhaupt, am ehesten vorstellen, das mal zu machen. Ja. Dann musst du das machen, Marlene. Mhm. Es schneit keiner in deine Wohnung rein und zaubert dich in ein schönes Leben. Ja, das stimmt auch. Da, ich weiß es. Ja, und du musst einen Teil wirklich selbst dazu tun. Mhm. Und den anderen Teil übernimmt ein professioneller Mensch, der dir hilft, aus dieser Misere rauszukommen. Aber du musst es auch wollen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, einerseits möchte ich es und andererseits will ich dann auch wieder nicht. Und das ist einfach ein Teufelskreis. Aber ich finde, der Teufelskreis ist so ein kleines bisschen schon mal durchbrochen, dass du hier angerufen hast. Ja. Das ist schon eine dolle Leistung. Wenn man in solchen Ängsten lebt, ist das schon ein großer Schritt, finde ich. Ja, kann sein. Ja. Ich weiß nicht, das drückt innerlich und ich musste mit jemandem reden. Ja. So, ich mache jetzt folgenden Vorschlag, Marlene. Ja. Du weißt ja, dass ich immer einen Psychologen hier im Hintergrund habe. Mhm. Der heißt heute so wie ich, der heißt Jürgen. Jürgen. Ja. Der wird dich jetzt gleich anrufen. Da brauchst du gar keine Angst vor haben, der wird dir einfach, das ist ein Informationsgespräch. Ja. Der wird dir einfach mal so ein paar Sachen erzählen, was du tun könntest, wie du das am besten organisierst. Okay. So, und dann hast du eine Menge Informationen und auch Telefonnummern werden wir dir geben und so weiter in der Hand. Und dann musst du, und dann musst du die Zähne zusammenbeißen und aktiv werden. Nur so geht's. Ja. Du kannst es dir telefonisch organisieren, aber irgendwann musst du irgendwo hingehen. Und ich sag dir nochmal, du brauchst keine Angst vor so einem Therapiegespräch zu haben. Okay, ich denke mal, da hält man einen für wahnsinnig oder so. Ich will dir mal sagen, die Leute, die das machen, beschäftigen sich den ganzen Tag, das ist deren Job, mit dem Seelenleid von Menschen. Da brauchst du gar keine Angst haben, dass die denken, du bist bekloppt oder so. Okay. Wirklich nicht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das nicht der Fall sein wird. Danke, Domian. Und ich glaube, wenn du jetzt anfängst zu wollen, dann bist du in ein paar Jahren eine aktive Tierschützerin und wirst vielleicht sogar in dem Bereich arbeiten. Das glaubst du dann? Das glaube ich dann, ja. Und das ist doch ein ganz tolles Ziel, dafür zu arbeiten. Ja, da hast du recht, ja. Marlene, du Frau mit dem schönen Namen. Danke. Ich wünsche es dir wirklich von Herzen, dass du es schaffst. Danke, Domian. Marlene. Ich wollte dir nur sagen, dass ich schade finde, dass du aufhörst, weil ich ganz toll finde, was du machst. Danke, sehr, sehr nett von dir. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von Jürgen angerufen und alles Weitere passiert dann am Telefon mit Jürgen, okay? Ja, Domian, kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann sagst du dem Jürgen gleich deine Anschrift. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.34 Uhr haben wir. Und unser Thema am Mittwoch, möchte ich euch sagen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ist ein sehr hartes Thema, ein sehr krasses Thema. Aber wir wissen, dass es eben solche Emotionen bei Menschen gibt. Und ich würde gerne mit euch darüber sprechen. Das Thema heißt, ich bin froh, dass du tot bist. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jemanden derart gehasst haben, dass sie wirklich sagen, ich bin froh, dass du tot bist oder ich bin froh, dass du gestorben bist. Wahrscheinlich hat diese Person euch etwas sehr Schlimmes angetan in eurem Leben, sonst sagt man das ja nicht. Und vielleicht ist es dann in Anbetracht dessen auch gar nicht moralisch verwerflich, sondern man kann es sogar verstehen, dass ihr das sagt. Ich bin froh, dass du tot bist. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt und mir erzählen wollt, was der Hintergrund ist, wer euch vielleicht und warum diese Person und was diese Person euch angetan hat, dass ihr das sagt, ich bin froh, dass du tot bist, dann meldet euch. Meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung an und natürlich wie immer auch während der Sendung. Ich bin froh, dass du tot bist. Peter, 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Peter. Ja. Um was geht's? Um was geht's? Ja, grundsätzlich um die momentane Situation meines Lebens. Wie ist die denn? Erschreckend irgendwo. Inwiefern? Weil, ich lebe in meiner Wohnung und idle mich hier ein und bin monatelang nicht mehr rausgegangen. Außer abends im Dunkeln, meinen kurz einkaufen, tagsüber gar nicht mehr. Warum? Ängste. Vor was? Mir wurde 2013 ein paar Wirbel gebrochen. Und da wurde ich halt von meinem damaligen... Moment, ich habe mich verstanden. 2013 wurde was? Wurden mir die Wirbel gebrochen. Die Wirbel wurden dir gebrochen? Ja. Und das war ein Angriff von hinten. Auf offener Straße? Nein, in der Wohnung. Ich habe mit einem Bekannten, einem guten Freund zusammen gewohnt. Und der hatte mich halt von hinten angegriffen. Der gute Freund? Ja. Warum? Der hat damals Sachen aus dem Internet runtergeladen. Wir hatten eine Wohngemeinschaft und Telefon, die wir gemein haben. Er hatte runtergeladen, wurde erwischt, musste dafür halt auch, oder er ist dafür auch im Nachhinein, hat er dafür gerade gestanden, hat das eben halt bezahlt. Nur im Laufe der Zeit habe ich halt mitgekriegt, dass er immer noch runterlädt. Und ich hatte eben halt Angst davor, ja, wieder eine Strafe zu bekommen. Du hast auch eine Strafe bekommen? Ja, ich habe grundsätzlich die Strafe bekommen, weil Telefon eben halt über meinen Namen lief. Ach so. Aber er hat das dann bezahlt, hat aber darüber hinaus trotzdem weiterhin runtergeladen aus dem Internet. Ja, und dann habe ich ihm halt irgendwann das Internet gekappt. Dass er nicht mehr runterladen konnte. Ja, und da war der Inter halt so wütend, dass er völlig unkontrolliert mich von hinten angegriffen hat, auf mich losgelaufen ist. Ich dann halt einen Schatten gesehen habe, so mich umgedreht und dann ist er mir mit der Schulter halt in die Rippen rein und ich mit dem Rücken halt in so einen Tisch, gegen so einen Tisch und hat so laut geknackt. Da waren die Wirbel gebrochen. Was hatte das zur Folge, dieser Bruch? Ja, ich lag erstmal im Krankenhaus, bekam einen Fixateur in den Rücken. Und ja, ziemlich schmerzhaft war es gewesen, die ganze Geschichte. Hast du ihn angezeigt wegen Körperverletzung? Zuerst nicht, weil wir im Tal seit über 11 Jahren befreundet waren. Aber der hat das nicht im Suff gemacht, sondern bei klarem Verstand. Nee, beim klaren Verstand. Also er kam nachmittags von der Arbeit und wollte mit seinen Kumpels zocken. Er ist spielsüchtig und wollte im Tag mit seinem Arbeitskollegen irgendwie spielen. Also konnte nicht. Aus einer Wut heraus hat er das gemacht? Ja, klar. Ja. Hat er sich irgendwann zumindest entschuldigt bei dir? Nee. Nicht die Bohne. Ich hoffe, dass du danach dann sofort ausgezogen bist oder dich getrennt hast von ihm. Er ist nachher ausgezogen. Also ich habe ihn dann bedroht. Ich habe gesagt, hör mal, wenn du nochmal die Hand gegen mich hebst, dann glaub es mir, bring ich dich um. Dann hat er nachher so eine Angst gehabt, dass er ausgezogen ist, von sich aus. Ja. So, soweit eine schlimme Vorgeschichte. Du meinst, das ist der Grund, weswegen du dich jetzt so aus grundsätzlicher Angst einigelst zu Hause? Ja, zum größten Teil. Von was lebst du? Ich bekomme zurzeit Rente. Ich bekomme EU-Rente. Aufgrund dieses Vorfalls? Letztendlich ja. Ja klar. Ich kann nicht mehr arbeiten im Moment, ja. Kommst du mit der Rente aus? Nee, gar nicht. Ich komme gar nicht aus dem Geld. Also ich habe ja noch ein Kind im Ausland. Wo im Ausland? In Griechenland. Aha. Das heißt, du schickst auch noch Geld nach Griechenland? Ja. Zu der Mutter des Kindes? Nee, zu ihm. Wie alt ist das Kind? 18. Ach so, wie viel Geld geht da hin? Den Rest, was ich habe. So. Also wie viel Rente kriegst du denn? Rente bekomme ich, 200 Euro. Und dann bekomme ich eben halt noch vom Versorgungsamt einen Ausgleich. Also insgesamt habe ich, ist halt Hartz-IV-Niveau, letztendlich. Ja. Und ich halte 80 Euro im Monat für mich. Mhm. 80 Euro? Ja. Also 80 Euro lebst du? Ja. Da ist ja, dann die Miete ist dann schon irgendwie verrechnet vorher. Das Geld, was ich habe, die 80 Euro. 80 Euro musst du denn Essen kaufen und Klamotten oder weiß ich was man so braucht? Ja, Klamotten schon lange nicht mehr. Das geht schon gar nicht mehr, ja klar. Völlig Quatsch, ja, klar. Ich habe von einer guten Freundin mal eine Nähmaschine geschenkt bekommen und nähe meine Sachen und halt selbst, wenn sie reißen oder... Wenn man so wenig Geld hat, 80 Euro, wie ernährst du dich zum Beispiel? Da ist doch ganz viel Geld weg, wenn man einmal in den Supermarkt geht. Ja, also 4-5 Tage im Monat esse ich gar nicht. Überhaupt nicht. Du isst 4-5 Tage gar nichts? Nee. Weil du kein Geld hast und dir das nicht leisten kannst? Ja. Das ist ja krass. Ja, also leisten kann ich mir eigentlich, wenn sie nicht wegschicken würde. Also ja, aber ist so. Mit 20 Euro die Woche ist, ist schon ziemlich eng, ja. Ehren, dass du deinem Sohn, der 18 Jahre alt ist, das Geld schickst. Weiß der, wie arm du bist? Nicht wirklich. Also er weiß, dass ich nicht viel habe, dass ich nicht arbeiten kann. Das weiß er. Aber er muss ja nicht wissen, dass ich leide oder dass es nicht gut geht. Wie oft siehst du den? Wie oft kommt der hierher? Ich habe den jetzt 6 Jahre nicht mehr gesehen. 6 Jahre? Ja. Das heißt, die Mutter ist Griechin und ist damals mit dem Kind nach Griechenland gegangen? Genau. Ja. Was hast du früher beruflich gemacht, Peter? Ich war zuletzt in der freien Wirtschaft, habe ich in der Werbeagentur gearbeitet. Also im kreativen Bereich? Ja. Erklär mir, warum es nicht gelingt, dass du versuchst, wieder in eine freie Tätigkeit hineinzukommen. Ja, zum einen, also mein Rücken. Ich kann weder lange stehen, noch lange sitzen. Das heißt, das ist nicht richtig verheilt? Das ist nicht richtig hergerichtet? Ja, ich hatte vorher schon Probleme gehabt mit der Wirbelsäule. Also so ganz gesund war ich noch nie. Und der Bruch im Teil hat die ganze Sache jetzt um einiges verschlimmert. Das heißt, du hast auch viele Schmerzen, das kommt auch noch dazu. Ja. Also wenn ich ein T-Shirt bügel, dann die Hälfte vom T-Shirt, dann muss ich mich setzen. Dann kann ich schon nicht mehr stehen. Also länger wie 5 Minuten stehen, in so einer Position geht nicht. Dann muss ich mich schon wieder bewegen oder da hinsetzen. Da kommen jetzt so ganz viele Sachen bei dir zusammen. Einmal diese psychische Sache, dass du dich einigelst und irgendwie Angst hast, rauszugehen. Du hast Angst, dass dir was passiert draußen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, irgendwie schon, im Unterbewusstsein, ich weiß es nicht. Wenn jemand hinter mir hergeht, dann bekomme ich Panikattacken, ja. Hast du denn noch irgendwo Restfreunde von früher? Also wir hatten, mein bester Freund damals und ich, wir hatten gemeinsame Freunde gehabt. Und die Freundschaften, die habe ich aufgelöst. Ich zucke immer bei dem Begriff bester Freund zusammen, dass dieser beste Freund dir das angetan hat. Ja. Und dass der beste Freund nicht mal den Arsch in der Hose hat, sich zu entschuldigen bei dir. Nee. Und quasi sich davon gemacht hat und kann froh sein, dass du ihn nicht angezeigt hast. Da könnte ja eine ganze Menge Unannehmlichkeiten auf ihn zukommen, wenn du das gemacht hättest. Ja. Also ich würde ja auch heute gerne, ich würde ja ganz gerne, ich war auch schon beim Rechtsanwalt, wie gesagt, ich habe Ängste, tagsüber rauszugehen. Ja. So, also das wollte ich gerade sagen. Es ist einmal diese psychische Belastung, dass du Ängste hast, rauszugehen. Dann ist es nach wie vor die körperliche Geschichte, dass das nicht richtig verheilt ist und du starke Schmerzen hast. Dann ist es die extreme finanzielle Not, in der du steckst. Also das ist ja ein ganzes Dilemma, in dem du gefangen bist im Moment. Ja, ist halt so anstrengend. Und es gibt kein Menschen mehr so von früher oder Verwandte auch, dass dir jemand irgendwie ein bisschen so auf die Beine helfen kann im Moment? Ja, ich habe eine gute Freundin, die mir gerne helfen möchte, aber die ist halt, hat gerade eine Trennung hinter sich und benötigt ja mehr Kraft. Von dir, als sie dir geben kann. Mhm. Ja. Wie lange bist du schon solo? Single bin ich seit 6 Jahren. Ah ja. Mhm. Du hast eine enorm junge Stimme, muss ich immer zu, fällt mir so auf, wenn du so sprichst. Ja, ich weiß. Du bist aber wirklich 47 schon. Ja, klar. Ja, 68er Baujahr. Mhm. Ja. Also Peter, da müssen wir jetzt gleich mal im Hintergrund richtig nachdenken, wie wir dir vielleicht hoffentlich ein bisschen helfen können, in eine Richtung weisen können zumindest. Weil du musst ja irgendwie da rauskommen. Das heißt, du brauchst irgendwie ein bisschen, also du brauchst erstmal psychische Unterstützung, psychologische Hilfe. Das ist das Erste. Damit du diese Belastung schon mal vom Tisch hast. Das ist ja eine traumatische Erfahrung, die du da gesammelt hast. Wenn dir jemand von hinten die Wirbel bricht, ist es klar, dass man in Angst ist. So. Ja, ich war ja danach schon in der Klinik gewesen, ne? Einen Monat später. In einer psychosomatischen Klinik? Ja, auch auf einer Traumastation. Hat aber offensichtlich nicht genug genutzt. Also muss man nochmal neu ran. Nee, also bevor die Therapie eigentlich, sag mal, richtig begann, musste ich auch schon wieder entlassen werden, weil Krankenkasse im Teil halt. Da haben wir es, ja. So. Ja, das Spielchen halt, ja. So, das ist das eine. Das Medizinische, da musst du dich selbst drum kümmern, wie du da vielleicht noch Hilfe kriegst. Da werden wir dir nicht groß weiterhelfen können. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass wenn du aus diesem seelischen, finsteren Loch raus bist, aus der Angst, dass du vielleicht auch und auch trotz deiner körperlichen Beschwerden vielleicht doch wieder ansatzweise ein bisschen arbeiten könntest. Meinst du, es ginge? Ja, hätte wieder was vom Leben, ja. Ja, ich denke schon. Mhm. Außerdem bin ich ganz erschüttert, wenn ich das so höre, dass jemand mit so wenig Geld auskommen muss, ob es da nicht noch auch andere Unterstützungen gibt. Das werden wir uns auch gleich nochmal schlau machen für dich. Denn wenn du 3 Tage nichts isst, das finde ich unfassbar, wirklich. Also. Ja. Lieber Peter, wir werden uns jetzt mal bemühen. Das heißt, du wirst zurückgerufen gleich von meinem Psychologen, dem Jürgen. Und wir gucken, was wir für dich tun können. Ich hoffe, etwas wird sein, etwas Gutes. Ja? Danke dir. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, Domian, alles Gute. Danke dir von Herzen auch. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Die Tür geht auf. Das heißt, mein Redakteur Christian Wunderlich kommt mit dreimal Post. Zu was? Zu Julia und Marlene. Zu Julia und Marlene. Okay, vielen Dank. Dann wollen wir mal gucken. Reaktion zu Julia, der ersten Anruferin. Da schreibt Anne: Hallo Domian, ich bin Polizistin und es stimmt nicht, dass die Polizei nichts machen kann im Fall der angehenden Demenz. Sowohl Polizei als auch Straßenverkehrsamt können einen Bericht fertigen und eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit veranlassen. Das ist doch schon mal eine gute Information. Also die Polizei und das Straßenverkehrsamt können einen Bericht fertigen und eine Prüfung der Fahrtauglichkeit veranlassen, wenn offensichtlich ein Verdacht besteht, dass es nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Dann schreibt Katrin aus Nordrhein-Westfalen: Hallo Domian, mein Opa hatte damals mit Ende 70 Alzheimer bekommen. Als wir bemerkten, dass Autofahren eine Gefahr für ihn und die Umwelt war, haben wir ihm kurzerhand den Schlüssel weggenommen und ihm, soweit es möglich war, natürlich versucht zu erklären, warum wir so vorgehen. Wir konnten das nicht mehr verantworten. Er hatte natürlich immer seinen Schlüssel gesucht und stand auch des Öfteren mit fragendem Blick vor seinem Auto. Aber in diesen Situationen haben wir ihm klipp und klar gesagt, dass er zu alt sei und wir besorgt waren. Er hielt uns natürlich für bekloppt und wurde zeitweise auch frech. Ich denke, Vorsicht ist da besser als Nachsicht und man sollte den Betroffenen so früh wie möglich immer wieder vorsichtig mit der Wahrheit entgegenkommen, so schwer das auch sein mag. Viele Grüße. Auch ein guter Hinweis. Und dann gibt's noch eine Mail zu der Anruferin Marlene gerade. Liebes Domian-Team, schreibt Christian, ich habe gerade intensiv das Gespräch mit Marlene gehört. Ich habe mich doch teilweise wiedergefunden. Die Furcht und die Angst vor einer Therapie, sowie der Widerwille dagegen haben meine Symptome und den Leidensdruck viel schlimmer gemacht. Irgendwann ging es nicht mehr anders, als eine Therapie in Angriff zu nehmen, jedoch viel zu spät. Ich kann Marlene nur raten, nicht zu warten, sondern diesen Schritt zu gehen. Sie wird es nicht bereuen. Mit freundlichen Grüßen, Christian. Vielen Dank für eure schnellen und spontanen Meldungen auf diese Anrufer. So, 1:50 Uhr, hier ist Felix. Felix ist 22. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Felix, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ich darf ganz kurz eine Minute Zeit nehmen für die Marlene. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sind sogar im gleichen Alter. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe in der Schulzeit auch einiges mitmachen müssen, habe mich aber dann dazu entschieden, mit Kampfsport anzufangen. Und das war die beste Methode, die ich hätte machen können. Nicht nur, dass ich mich wehren konnte, sondern es hat auch mein Selbstvertrauen gesteigert und auch die neuen Lebensgeister geweckt. Also vielleicht wäre das ja eine Alternative für dich zum Arzt, anstatt zu irgendeinem Psychologen zu gehen. Vielleicht beides, Kampfsport und Psychologe, ist natürlich nicht schlecht. Außerdem, ein Kampfsportlehrer kann auch ein Psychologe sein. Absolut. Sagen, wie es ist. Und vor allen Dingen wird sie ihre Funde los beim Kampfsport. Ganz genau, und das außerdem. Und du kriegst einen richtig geilen Body, das sage ich so, wie es ist. Das glaube ich. Das heißt, du hast einen geilen Body. Mittlerweile schon, ja. Also ich war ein ziemlich mächtiger Typ gewesen, aber mittlerweile hat es sich gesteigert, ja. Ich sehr möchte gut. nicht angeben, aber ja, okay. Wir können 1,80 Meter, 85 Kilo ist schon ganz okay. Und alles Muskelmasse? Fast schon, alles? Ja, also ich habe schon einen kleinen Wohlstandsbäuchlein, aber die Oberarme und Brustmuskeln sind schon sehr trainiert. So Felix, aber das war ein guter Tipp für Marlene. Also Kampfsport ist vielleicht gar nicht so falsch. Voll Alternative, ja. So, jetzt zu dir. Ja, ich bin gelernter Bäcker. Ja. Bin 22, habe ein eigenes kleines Geschäft seit 3 Monaten. Nein. Also du hast schon ein eigenes Geschäft? Ich habe eine eigene kleine Bäckerei jetzt aufgemacht, ja, aber ohne Verkauf. Ja. Ich bin nur für Lieferungen, also ich mache Hochzeitstorten, Geburtstagstorten, Muffins für Firmenveranstaltungen, solche Sachen alles, ja. Super, das ist ja super cool. Da bist du aber ein geschäftstüchtiger und fleißiger Kerl. Ja. Und ich bin Cannabiskonsument seit 8 Jahren. Cannabiskonsument? Ich bin Cannabiskonsument seit 8 Jahren. Ja. Also du bist erfolgreich und ehrgeizig und ein Kiffer. Und ein Kiffer, genau. Wann kifft denn Felix? Ich kiff nur am Wochenende. Also ich habe eine Zeit gehabt, wo ich auch täglich gekifft habe, so in der Lehrzeit. Aber dann hätte ich nicht so gerne deine Torten gegessen, wenn du dabei gekifft hast. Das war schon, ja, ich sag mal so, auf Arbeit habe ich das Rauchen weggelassen. Also ich habe es nur gegessen. Daher auch der Bäckerberuf, das ist so mein Metier, wo ich mich gut auskenne, ja. Aber auch in der Lehrzeit, das war echt eine stressige Zeit und da hat es mir echt durchgeholfen. Also wie gesagt, wäre ich bei der Prüfung nicht bereit gewesen, ich hätte die, glaube ich, nicht geschafft. Hatte ich so wie es ist. Ehrlich, du warst bereit bei der Prüfung? Ich war bei meiner Prüfung total straff. Also Theorie auch und auch Praxis, ich war echt auf einem richtig guten Niveau, ja. Nicht zum Nachahmen empfohlen, generell, müssen wir mal sagen. Das ist, glaube ich, auch persönlichkeitsbedingt, ne? Bei dem einen klappt es, bei dem anderen nicht. Ich sag mal so, aus medizinischer Sicht ist es für die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland natürlich völlig gänzlich gut, sage ich so, wie es ist. Man kann daran nicht sterben, an alle. Man kann daran nicht sterben. So. Jetzt höre ich daraus, dass du ein bewusster Kiffer bist, nicht jemand, der sich ständig die Birne zudröhnt und in der Ecke. Nee, das ist bei mir bewusst. Für meinen Körper, für mein ganzes Wohlbefinden da, ja. Also genau, ich lehne sämtliche Medikamente gänzlich ab. Ich ernähre mich auch nur rein pflanzlich. Also nicht ganz gänzlich vegan. Ich esse schon hin und wieder mal ein bisschen Butter oder so, weil das Fett brauche ich einfach. Der Körper braucht das auch, allein fürs Training. Du musst ja auch deine Buttercremetorte probieren. Ja, das unter anderem. Ich muss auch meine Sachen probieren, ja. Aber zumal ich Felix, mich da aber auch aufs Vegane beschränke. Okay, aber Felix, du klingst sehr, sehr diszipliniert und sehr bedacht in allem. Du bist ja Sportler, du bist Unternehmer, schon so jung. Dann musst du doch auch, was das Kiffen, was diesen Konsum dieser Droge anbelangt, auch klare Regeln für dich haben. Natürlich. Erzähl, natürlich. Welche Regeln das sind das? Das ist ganz wichtig. Also für mich zum Beispiel ist ich sehe es als Medikation, nicht als Drogenkonsum, sondern als Selbstmedikation. Na gut, aber du bist ja nicht krank. Wenn ich es nicht machen würde, dann hätte ich bestimmt schon 1-2 kleine Macken weg. Welche? Hier da gerade, naja, gerade psychosomatisch und solche Sachen, hilft es mir schon weiter. Also gerade was Depressionen angeht, gerade in der Schulzeit war es ja bei mir wirklich so, ich wurde auch gemobbt, getriezt, sonst was. Also Im Nachhinein kann das schwere Nachwirkungen haben, wie man bei Marlene gesehen hat. Vielleicht meinst du es im Sinne auch eines Stressventils? Ja, natürlich, das unter anderem. Also nicht nur der Sport, sondern auch einfach nach Hause zu kommen, sich hinzusetzen, einen Joint zu rauchen und dann einfach sich auf der Couch breit zu machen und zu sagen, jetzt ist deine Woche rum. So wie das andere Leute, ja, so wie das andere Leute beim Bier oder beim Wein machen. Genau, genau. Ich aber sagen muss, dass letztes Jahr 40.000 Menschen an Alkohol gestorben sind. Also ja, das muss man immer wieder sagen. Wie sind deine zeitlichen Einteilungen? Ab wann frühestens am Wochenende kiffst du? Ab und 16.20 Uhr freitags. Oh. Freitagnachmittag 16.20 Uhr. Wir wollen auf die 20 achten, also 16.20 Uhr. 16.20 Uhr. Nicht 20, ja. Nie 16.15 Uhr. Auch nicht 16.19 Uhr, 16.20 Uhr. Warum? Genau, Punkt. Warum? 16. Warum? Das ist der Kifferkult. Das gehört noch ein bisschen mit zu meiner Jugendzeit zum Kifferkult dazu. Das kommt aus Amerika. Da ist das der Polizeicode für Cannabisvergehen. 620, 420 ist da der gänzliche, so, das sagt man so, es ist halt so umgangssprachlich, dann hat sich das eingebürgert als Kiffersynonym und der 20. April ist auch ein Nationalfeiertag der Kiffer auf der ganzen Welt eigentlich. So, dann, um 16.20 Uhr geht das dann los. Geht's los und bis maximal? Bis 16.20 Uhr sonntags. Bis 16.20 Uhr sonntags. Ich gehe aber nicht davon aus, dass du das ganze Wochenende dich bekiffst. Nein, ich mache trotzdem noch meine Familienfeste und gehe sonst irgendwo hin und gehe in die Disco oder treffe mich mit Freunden, die ja dann natürlich auch Kiffer sind, weil man findet sich einfach und gesellt sich zusammen. Aber man merkt, es ist ein ruhigeres Miteinander vor allem, weil wenn man bedenkt, wenn man in so eine Disco geht und man sich die Alkoholleichen da anschaut, ich trinke zum Beispiel schon seit bestimmt 6, 7 Jahren kein Alkohol mehr, habe das auch nie großartig damit angefangen. Ich esse kein Fleisch, ernähre mich gesund, lebe gesund, versuche auch so viel wie möglich selbst anzubauen, also was jetzt nicht nur Cannabis, sondern auch ich glaube, Obst und Gemüse und so. Ich glaube, du solltest das mal lieber sein lassen mit dem Cannabis. Anbau, das darf man nicht, ne? Oder bist du einem... Auf deutschem Boden darf man das nicht, nein. Aber wenn ich meine Pflanzen im Ausland stehen habe, natürlich, du hast die Pflanzen im Ausland stehen. Nee, ich sag so, wie es ist. Ich habe einen guten Kumpel in Holland. Ja. Der ist selbst Holländer, hat da einen eigenen Coffeeshop und... Wir wollen es klarstellen. Wir wollen nicht zu salopp über eine Droge reden. Es ist natürlich, da gibt's keine Probleme. Es ist natürlich auch eine Droge. Wenn du kritische Fragen hast, stell sie mir. Nein, ich sage es nur noch mal so für unsere Zuschauer oder Zuhörer. Du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man verantwortungsbewusst mit dieser Substanz umgehen kann. Ja. Und dann kann das auch durchaus gut sein und ohne schlimme Nebenwirkungen. Ich sag dir so, wie es ist. Die Zahlen sprechen für sich. 90% aller Kiffer haben kein Problem damit. Ja, das aber wir machen, Fakten. Aber Felix, da sind wir beide uns ja wohl auch einig, dass es auch sehr viele Kiffer gibt, die durch das Kiffen einfach ihr Leben nicht in den Griff kriegen. Ja, aber das liegt dann mehr an dem, was sie kiffen und nicht an dem, weil sie kiffen, sondern die Substanzen, man muss sagen, es gibt keine Warenkontrolle. Mhm. Es gibt kein THC-Gehalt. Du kannst nicht zum Dealer gehen und von dem verlangen, ist das sauber, welchen THC-Gehalt das, ist das gut für mich. Okay, daraus höre ich auch deine Forderung, die ja auch in der Politik heiß diskutiert wird, dass es legalisiert wird, dass es Qualitätskontrollen gibt, dass Geschäfte gibt, wo man sagt, hier, das ist reines ganz und sauber. Genau, und ist genau. Ja, okay, das ist natürlich... Und wenn man nach Amerika schaut, immer mehr Bundesstaaten bemühen sich, es zu legalisieren oder haben es sogar schon legalisiert. Ja. Amerika ist das beste Beispiel zurzeit. Es funktioniert. Es funktioniert. Und die stecken das Geld in Kitas, in Schulen, in was sie halt an Steuern damit verdienen. Mhm. Muss man ja wieder bedenken, wenn man es wie bei Tabak oder Alkohol macht, setzt man eine Steuer drauf. Ich habe ja die Vermutung, das ist so eine Prognose, eine Einschätzung, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass über kurz oder lang das in Deutschland auch kommen wird. Fünf Jahre. Ich weiß es nicht. Unter strengen Auflagen. Kann ich dir genau sagen, da wette ich mit dir um mein komplettes Geschäftsmodell in 5 Jahren. Warum gerade 5 Jahre? Haust du die Zahl so raus, oder? Nee, ich hau die nicht so raus. Das ist aus meiner Rechnung entstanden. Ich sag mal so, ich bin nicht, also viele sagen immer so, die Kiffer sind dumm, aber ich bin eigentlich recht schlau und kann das so ein bisschen ausrechnen mit den Zahlen, die halt für sich sprechen. Gut, Felix, deine Prognose in unseren Ohren in 5 Jahren. In 5 Jahren. Dann kommst du mich besuchen in meiner eigenen Cannabis-Bäckerei. Vielen Dank für den Anruf und viel Erfolg weiter mit deinem Geschäftsmodell. Tschüss, Felix. Ciao. Dankeschön. Dennis Eickmeier in der Technik. Bis morgen. Ciao.